Die einzelnen Teile des heutigen Schottlands wurden von vier unterschiedlichen Völkern besiedelt. Im Norden von den Pikten, im Westen von den in Argyll ansässig gewordenen keltischen Skoten aus Irland, von den Briten in Strathclyde und im Osten südlich des Forth von den Angeln. Bis zum 9. Jahrhundert hatten sich diese Gebiete zu einem Königreich zusammengeschlossen. Ungeachtet einiger Bodenfunde und anderer Zeugnisse liegen die ersten Anfänge des Christentums in Schottland jedoch im Dunkeln. Möglicherweise gehen sie auf die kurze Zeit römischer Herrschaft zurück. Die erste Nachricht von einer Mission in Schottland ist jene Überlieferung, die Beda Venerabilis kennt. Er spricht von der Mission eines gewissen Ninian, der möglicherweise in Rom ausgebildet worden war. Wichtig war jedoch das Wirken des Iren Columba unter den Pikten. Bis zu seinem Tod 597 hat er als Abt von Iona einen weitgespannten Einfluss ausgeübt und an der Gründung eines ausgedehnten Klosterverbandes mitgewirkt. Später griff der von Iona ausgehende keltische Einfluss auch auf Northumbria aus und führte dort zur Gründung des Klosters Lindisfarne. Das keltische Klosterwesen, das sich in vieler Hinsicht von der des übrigen Europa unterschied, kannte bereits den priesterlichen Dienst und das Bischofsamt. Diese Organisation sicherte das Überleben des Missionswerks Columbas. Überdies war Iona in relativ kurzer Zeit zu einem angesehenen Zentrum des geistlichen Lebens und der gelehrten Bildung sowie zum geistigen Mittelpunkt des Christentums im nördlichen Britannien herangewachsen. Die keltisch-kolumbanische Kirche entfaltete ihr Leben dennoch nicht unabhängig von der unter der geistigen Führung Roms stehenden abendländischen katholischen Kirche und unterschied sich von ihr auch nicht in der Lehre, sondern allein in einigen Gebräuchen. Ein festes Datum für das Ausklingen des keltischen Christentums lässt sich jedoch nicht ohne weiteres benennen. Die letzten Spuren der besonderen keltischen Prägung, zu der die hohe Wertschätzung von Askese, Gelehrsamkeit und Missionseinsatz zählt, erloschen nur langsam, nachdem König Malcolm III. 1058 den schottischen Thron bestiegen hatte. Zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert vollzogen sich im kirchlichen Leben Schottlands tiefgreifende Veränderungen, in deren Gefolge die schottische Kirche enger an die abendländische katholische Kirche herangeführt wurde. Diese Entwicklung war in erster Linie dem schottischen König David I. zu verdanken. Bis zum Ende des 11. Jahrhunderts wurde das vorhandene keltische Mönchtum, das wohl am stärksten von einer Reihe von Gemeinschaften der monastischen Reformbewegung der Chaldäer vertreten wurde, durch Formen des Mönchtums ersetzt, die stärker dem gesamtabendländischen Herkommen entsprachen und die es bislang in der schottischen Kirche nicht gegeben hatte. Bis 1300 hatten alle großen abendländischen Mönchs- und Kanonikerorden mit Ausnahme der Kartäuser in Schottland Fuß gefasst. Erbitterte und anhaltende Auseinandersetzungen gab es über die Frage einer Unterstellung der schottischen Kirche unter den Erzbischof von York oder den von Canterbury. Papst Alexander III. Entschied das Problem 1176 mit einer Bulle, die der schottischen Kirche die Freiheit von jeder Unterstellung unter einen auswärtigen Metropolitanbischof sicherte. Ihre endgültige Form gewann diese Entscheidung 1192 mit der unmittelbaren Unterstellung der schottischen Kirche unter Rom. Mit einer Reihe von Bischöfen, aber ohne Erzbischof, nahm die schottische Kirche eine Sonderstellung innerhalb der abendländischen Kirche ein. 1225 erhielt sie die Genehmigung, Provinzialkonzilien, wie sie die vierte Lateransynode gefordert hatte, Kraft unmittelbarer Bevollmächtigung durch Rom abzuhalten. So wurde unter allen schottischen Bischöfen Gleichrangigkeit gewahrt und dabei blieb es bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Während des Spätmittelalters bestanden 13 Bistümer mit sehr unterschiedlichem Gebietsumfang. Seit dem Beginn der Romanisierung der schottischen Kirche hatte das Königtum aktiv bei der Wahl der Bischöfe durch die Domkapitel und dem Ersuchen um ihre Bestätigung in Rom mitgewirkt. Als einer der Teile der drei Stände des schottischen Parlaments und als der Stand, auf den der König den größten Einfluss ausüben konnte, erfüllten die Bischöfe die wichtige Aufgabe, Beamte zur Ausführung der Staatsgeschäfte zu stellen. Im Jahr 1487 stärkte Papst Innozenz VIII. In einem Indult die bereits bestehende Kontrolle des Königs über die schottische Kirche, indem der Papst einen befristeten Aufschub päpstlicher Stelleneinweisung in Prälaturen anordnete. Dieser Schritt erwies sich als so folgeträchtig, dass das Parlament 1526 sogar erklärte, Dass es die Regel war, dass wenn Prälaturen wie Bistümer und Abteien vakant wurden, das Nominationsrecht für sie dem König zustand und die Besetzung dem Papst. 1535 gestand der Papst nicht nur das Nominationsrecht des Königs zu, sondern erweiterte auch die festgesetzte Aufschubfrist auf 8 Monate. Die letzten Zugeständnisse Roms müssen auf dem Hintergrund der Ereignisse in England gesehen werden und entsprangen im Wesentlichen dem Bestreben des Papsttums, sich die Ergebenheit des schottischen Königs und des schottischen Volkes zu sichern. Sie bewirken jedoch das Gegenteil. Der römisch-katholische Geschichtsschreiber John Leslie, er starb 1596, sah in dem Indult von 1487 vielmehr die Hauptursache für die Korruption in der schottischen Kirche, die letztendlich in die Reformation einmündete.